So ihr da draußen, jetzt geht's los hier mit dem ersten Song des heutigen Abends von Tränenwelten eines Tages. Ja, und wie das immer so ist, der Tag geht zu Ende und fängt von neuem an. Ja, und wir wollen jetzt hier die Hände umsehen, macht mit, Feuer, Party, Stimmung hier in der FMBW-Halle im Second Life. Eines Tages werd ich kommen. Eines Tages werd ich gehen. Besonderer Dank hier an Jezzabun, dem Mann an den Tasten!